Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Heute meldet sich wieder Zikos aktuelle Information vom Zische Kolleg. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ehrgeiz, Streben und Ziel. Wir beschäftigen uns wie immer in unseren aktuellen Informationen als Hörtexten mit Wortschatz, grammatikalischen Strukturen, wichtigen Verbstrukturen, Funktionsgefügen und, wenn zum Thema passend, mit Zitaten und Redewendungen zum Thema. Und nun zum Wortschatz und den Strukturen zum Thema. Der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz, das ist der Wille, unbedingt Erfolg zu haben. Man will den Erfolg. Der Ehrgeizige oder im Plural die Ehrgeizigen. Der Ehrgeizige ist die Person, die Ehrgeiz hat. Dann gibt es den Ehrgeizling. Ja, der Ehrgeizling Ling ist hier ein Diminutiv, auch eine Verkleinerungsform. Es gibt Verkleinerungsformen mit Chen und Lein und die sind immer neutral. Dann zum Adverb oder Prädikativ ehrgeizig sein. Jemand ist ehrgeizig, also er hat ehrgeizig, er will etwas, er hat Ehrgeiz, er will etwas erreichen. Dann kann man ehrgeizig in etwas im Dativ sein, zum Beispiel in beruflichen Fragen ehrgeizig sein. Das heißt, man hat den Ehrgeiz, man will weiterkommen, man will nach oben kommen. Voller Ehrgeiz sein ist ebenso sehr viel Ehrgeiz entwickelt haben. Ohne Ehrgeiz sein und ehrgeizlos sein ist gerade das Gegenteil. Die Frage ist, ist ein schlafender, langweiliger Mensch, ist der ohne Ehrgeiz oder ehrgeizlos? Oder ist er vielleicht ein Philosoph? Zum Beispiel der Grieche Diogenes. Der war wirklich ehrgeizlos oder ohne Ehrgeiz. Dann mit etwas geizen bedeutet geizig sein. Jetzt kommen wir zum Streber oder die Streberin, Plural die Streberinnen. Der Streber, die Streberin ist die Person, die strebt oder ein Ziel anstrebt, ein Ziel erreichen will. Der Streberling ist wieder ein Diminutiv, das ist der kleine Streber. Ja, das ist in der Schule der Kleine mit der runden Brille, der sich isoliert, der mit anderen wenig Kontakt hat, aber die besten Noten erreichen will. Da sagen wir der Streberling. Dann die Streberei, Ei ist immer feminin, oder das Strebertum. Dann die Strebsamkeit, das ist der Fleiß, die Zielbewusstheit. Nach etwas streben, mit Dativ, nach etwas streben, alles zum Beispiel, im Leben strebt alles nach dem Licht, nach der Sonne. Etwas anstreben bedeutet sich abmühen, sich bemühen, etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen, beziehungsweise strebsam sein als Prädikativ. Nun sind wir beim Ziel, das Ziel, Plural die Ziele. Das Ziel ist der Endpunkt, das Ziel ist das Erstrebte, das Ziel ist die Absicht und der Zweck. Man muss ein Ziel im Leben haben. Die Zielgerade im Sport, ja, das sind die letzten 100 Meter bis zum Ziel. Dann kann man ein Ziel verfolgen, ein Ziel anstreben oder auf etwas oder auf jemanden zielen. Ja, sich ein Ziel setzen. Ja, was ist Ihr Ziel zum Beispiel in diesem Jahr? Was möchten Sie erreichen? Zielstrebig sein oder zielbewusst sein oder zielgerichtet sein oder handeln bedeutet, mit Stetigkeit, mit Ausdauer auf ein Ziel hinarbeiten. Wer sein Ziel vor Augen hat, der handelt zielgerichtet. Dann kann man zielsicher sein, das Ziel immer treffen. Zum Beispiel der Biathlon-Athlet ist sehr zielsicher. Das heißt, er hat eine Trefferquote von 95%. Und nur noch zum Schluss Zitate und Redewendungen zu unserem Thema. Jean-Paul Belmondo, ein französischer Schauspieler, meinte, der Ehrgeiz ist der größte Feind des Glücks, denn er macht blind. Cicero meinte, suche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen. Goethe meinte zum Thema Irrtum, es irrt der Mensch, solange er strebt. Also das Streben bedeutet immer auch die Gefahr, dass man sich irren kann. Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen, meinte Theodor Fontane, ein deutscher Schriftsteller. Der Ziellose erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet es. Das meinte der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Liebe Studentin, lieber Student, alle Informationen zu diesem Podcast gibt es auf dafuz, dafuz, .wordpress.com. Dort findet sich der Kontakt über E-Mail, Telegram, iTunes, Stitcher, RSS, also ASS, Facebook und Twitter. Außerdem Patreon, um diesen Podcast zu unterstützen. Ich sage Tschüss, ich verabschiede mich mit Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Podcast oder zur nächsten Podcast-Info. Tschüss.